So let's pray. Father, also, Herr Gebet ist, lass uns jetzt beginnen. Also wir werden beginnen. Father, we pray you bless this message to our hearts. Vater, bitte dich, dass du diese Botschaft in unserem Herzen zum Segen werden lässt. Give us your understanding. Gib uns dein Verständnis. We thank you that you are a great God. Und wir danken dir, dass du so ein großartiger Gott bist. But tonight you also want to be great personally. Aber heute Abend möchtest du auch ganz großartig in deiner persönlichen Berührung sein. We pray you bless this message in Jesus' name. Und wir bitten dich, dass du diese Botschaft segnest in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 1 Peter. 1. Petrus. Oh, yeah, and let's just remember to pray for Rob and Mary because they are having a fun. Beten wir auch and, für Pastor Rob und Mary, die haben eine Menge Spaß. So, 1 Peter 1. 1. Petrus 1. We're going to go from 3 to verse 9. 1. Petrus 1. Vers 3 bis 9. I want to give a little background here. Ich möchte ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Peter is talking to believers during the time of Nero. Petrus spricht zu Gläubigen und zwar zu Zeiten Neros. And if you know anything about Nero, he was one of the cruelest leaders of all time when it came to Christianity. Also wenn du irgendetwas über den Nero vielleicht wissen kann, dann dies, dass er vielleicht eines der grausamsten Führer war, die je im Christentum gelebt haben, oder zur Zeit des Christentums Christians haben. Lost their rights. Die Christen haben all ihre Rechte verloren. If you were a Christian, you could say goodbye to your employment, you could say goodbye to your home, you could say goodbye to your property. Wenn du ein Christ warst, konntest du gleich Tschüss sagen zu deiner Arbeit, zu deinem Heim oder auch deinen Besitztümern. And he hated them with a passion. Und hat mit aller grausamen Leidenschaft hat er sie gehasst. And if you were a woman and you were a Christian but your husband was not. Und wenn du eine Frau warst und du warst vielleicht Christin, aber dein Ehemann nicht. Your life would most likely be very hard. Dann würde dein Leben dadurch sehr sehr hart werden. And we can't imagine today that the brutality that was shown to Christians at that time. Und wir können uns gar nicht heutzutage vorstellen, was für eine Brutalität da gegenüber den Christen an den Tag gelegt wurde. So Peter is now going to talk to them. Nun spricht Petrus zu Menschen, also Christen in dieser Situation. Verse 3. Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. To obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Imagine. Und stellt euch vor, that he is talking to believers, er spricht dazu Gläubigen, who don't have a hope, die überhaupt keine Hoffnung mehr haben. So he is saying, er sagt also, God wants to revive your hope. Gott möchte deine Hoffnung wiederbeleben. Because what he's going to give you, denn das, was er euch and geben how he's wird, going to love you, und so wie er euch and lieben how wird, he's going to keep you, und so wie er euch bewahren wird, cannot be taken from you, das kann von euch nicht genommen werden. In this time, nicht in dieser Zeit. It is reserved in heaven for you. Denn diese Dinge sind ja im Himmel für euch no aufbewahrt. No one can touch it. Niemand kann dies anrühren. And even cruelty, und selbst diese Grausamkeit, no matter how cruel people are going to get, egal wie grausam es vielleicht geschehen oder werden mag, God is going to keep you. Wird dich bewahren. God is not going to let these people, no matter how they think or what they say, he's not going to let them steal away how much he loves you. Gott wird nicht zulassen, dass diese Menschen, egal was sie da tun mögen, dass sie von dir wegnehmen, wie sehr Gott dich liebt. And he says to obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, which will not fade away, reserved in heaven for you. Denn Gott hat uns für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. You know what? He's saying that the world is filled with defects, but God is not. Was er sagt, ist, die Welt, die hat Fehler, aber Gott nicht. And he says, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird aber am Ende der Zeit für alle sichtbar geoffenbart werden. He's saying, we are by the power of God. Er sagt, wir werden durch die Macht Gottes selbst protected. Beschützt. And what God wants to give us, God will protect. Und was Gott uns geben möchte, das wird er auch bewahren. And this is great. Und das ist großartig. Because our faith is in the power of God to do these things. Denn unser Vertrauen liegt ja in der Macht Gottes, die dazu imstande ist. But let me sum it up. What is Peter saying? Aber lass mich mal zusammenfassen. Was sagte Petrus da? He's saying, hey, the future looks good. Petrus sagt, die Zukunft schaut gut aus. I mean, really, when we think about eternity, woo, man, that looks fantastic. Wenn wir da über die Ewigkeit nachdenken, das schaut super aus, Wahnsinn. But aber, how's that going to help you right now? Wie hilft euch das jetzt gerade jetzt? Right? Hey, it's cool that you know there's an inheritance. It's real. Super, da gibt es ein Erbe und das ist ganz echt. You've got a future hope that even exists right now. Eine zukünftige Hoffnung und die existiert jetzt schon. But how's that going to help you? Aber wie hilft dir das? In your present situation. In deiner gegenwärtigen Situation. he says, well, guess what? Also sagt, naja. Right now. Jetzt also. He says. Sagt er. Even though you rejoice in verse 6, I know this is so nice to know. This is great. Und ich weiß, freut euch, denn das ist so großartig, dass ihr das wissen könnt. Sometimes when you're in a real difficult situation, you just say, boy, God. Manchmal, wenn er so in einer schwierigen Situation seid, sagt er, can you come right now? Gott, kannst du vielleicht jetzt kommen? When you get a bill in the mail. Also du hast da die Rechnung. God, anytime, I'm ready, let's go. Ja, ich bin bereit, wir können jetzt gehen. Lord. Ja, jetzt. Hallo. Yeah, heaven's looking better all the time. Oh, der Himmel, der schaut schon immer schöner aus. You're in school. In der Schule. And you have to study for a biology test. Und da muss er jetzt lernen für eine Biologieprüfung. Jesus, come quickly, I pray. Jesus, komm, ich bete. You know. But he says, sagt, even you rejoice, but right now. Also freut euch deshalb von Herzen jetzt. For a little while. Denn für eine kurze Weile. If necessary, you have been distressed by various trials. Also vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile wie ihr dulden müsst. What Peter is saying, actually, was Paulus sagt, God sagt, is great. Gott ist großartig. He's phenomenal. Er ist phänomenal. He's all powerful. Er ist allmächtig. He's incredible. Er ist unglaublich. He's created the universe. Er hat das Universum geschaffen. And, you know, the sun, die Sonne, the earth, die Erde. That's great. Und das ist Gnade. But that doesn't mean anything. Aber das bedeutet eigentlich gar nichts. If you don't get to know how great he can be in your life right now. Wenn ihr nicht auch wissen könnt, wie großartig er sich in deinem Leben gerade jetzt erweisen kann. So it's necessary. Also ist es notwendig. He actually said, it's necessary. Ja, es ist notwendig. That you have some sorrow. Dass ihr auch Leiden erleiden müsst. In this past year with my wife and I. In diesem vergangenen Jahr war es so, dass meine Frau und ich. Now, has anyone ever heard of a midlife crisis? Habt ihr schon mal sowas gehört von einer Krise? For you who are younger, you know, you're like, yeah, midlife crisis. Midlife crisis. Yeah, what's that? Was ist das? You know, you can't find your toothpaste. Du findest deine Zahnpasta nicht. You have to get a filling in your mouth and go to the dentist, you know. Du musst eine Füllung bekommen, you know, musst zum Zahnarzt. That's a crisis too, I have to admit. Especially the noise on the other side of the door, you know. Das ist schon das Geräusch auf der anderen Seite der Tür. And he doesn't stop, and you don't know where he's drilling. You're hoping he's going to get oil. Und hört gar nicht auf. Du weißt gar nicht, wo er bohrt, und denkst, wird er da Öl finden? He's putting silver in there, you know. Und Silber kommt da rein. Oh, it's deep. Und immer tiefer die Mine. Yeah, and the guy downstairs says, "Ow, you hit me there," you know. Und der unten drunter sagt, ey, du hast mich gerade getroffen. You know, that's a crisis, but it's like. Das ist eine Krise. You know, you say to yourself. Aber du sagst dir selbst. Yeah, this is great. This is wonderful. You know. Das ist großartig. Ja, wunderbar. And then you ask. Aber dann stellst du die Frage. But God. Aber Gott. How will you be personal with me? Wie bist du jetzt persönlich zu mir? We understand he's fantastic, but how does he come down to this level? Wir verstehen, dass fantastisch right? ist, aber wie kommt er da jetzt in mein Leben, you auf know, meine Ebene? Like, you know, God says. Gott sagt. I'm talking to you. ich spreche mit dir. And he says, you know, hey, John, Johnny, I'm talking to you. Don't mess with me, you know, don't mess Johnny, with me. Ich spreche mit dir. Don't mess with me, I made the universe, and if I sneeze, you're dead. Ich bin der König des Universums, und wenn ich niese, bist du tot. Flying for eternity. Ein Nieser, und dann fliegst du. Right? And you pray, and you know, you're sitting there, and you're praying, but you don't understand what you're asking when you pray sometimes, right? Und du bittest, aber du weißt gar nicht, warum du bitten sollst. God. God. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And then the roof goes. Und dann kommt das Dach und er schlägt dich. Okay, God. God. I really want to know you, but not this close. Also ich möchte dich wirklich kennenlernen, aber nicht ganz so nah. I really can't breathe as well as I used to. Eigentlich fehlt mir hier der Atem, wenn du so nah bist. Don't worry, God will arrange that you will get to know him personally. Mach dir keine Sorgen, Gott wird schon die Dinge so arrangieren, dass du ihn persönlich kennenlernen wirst. The day I was born, my parents became Christians. An dem Tag, wo ich geboren wurde, wurden meine Eltern Christen. My father looked at me and said, "Oh God." Mein Vater sagte, "Oh Gott." And my mother said, "Dear Jesus." Und meine Mutter sagte, "Lieber Jesus." You know, I'm telling you, God arranges those things. Und Gott wird diese Momente arrangieren. But he says, aber er sagt, "Why are these things necessary?" Warum sind diese Dinge notwendig? Because we need to get to know who God is in reality. Wir müssen einfach erkennen, wer Gott in der Wirklichkeit ist. And every test has a different character to it. Und jede Prüfung hat einen anderen Charakter. Do you remember the Far Side comic? There's a big mammoth elephant. Erinnert ihr euch da an ein spezielles Comic? Da gibt es einen großen Mann mit einem Elefanten. Anyone ever read Far Side? Far Side, spezielle Comics. Okay. Anyone read comics? Also wer liest überhaupt Comics? Okay. There's this comic that's kind of like a little twisted in its thinking, but also da gibt's ein Comic, das ein bisschen verdreht in dem Denken. There's like this huge, gigantic mammoth elephant. Und da gibt es dieses riesen Mammut. I'm not gonna, you know, and it's on its back. Und da ist dieser riesen Elefant, das Mammut, und das liegt auf dem Rücken. There's a little arrow in its stomach. Und da ist ein kleiner Pfeil in seinem Bauch. And it's dead. Und der Elefant ist tot. And the two cavemen are talking to each other. Und da sind die beiden Höhlenmenschen, die dann miteinander reden. And they said, "Remember that spot." Und er sagt, erinnert euch an diesen Punkt. You know, why do I say that? Warum sage ich das? Because God knows the right area to hit in our lives. Gott weiß, was der richtige Punkt ist, den man treffen muss in unserem Leben. You know, and you think you've covered it. Du denkst, du hast es abgedeckt. You know, aber schon liegst du. And God, it doesn't matter, by the way, how old you are. Und das spielt keine Rolle, wie alt du bist. Or how young you are. Oder wie jung du bist. God knows how. Gott weiß ganz genau. To get our attention. Wie er unsere Aufmerksamkeit erreichen kann. He knows how to kind of, you know, get that thing happening. Er weiß, wie er da die Dinge so andrehen kann, dass es geschieht. You know, everything this year. In diesem Jahr, in our lives, in unserem Leben, we went through a very, very challenging, dark time. Sehen wir durch eine sehr herausfordernde, noch sehr finstere Zeit gegangen. I guess, you know, if it's going to be a midlife crisis. Also ich denke mir, wenn das jetzt so die Krise unserer Lebensmitte ist. I didn't want a Lamborghini. Dann möchte ich keinen Lamborghini haben. We couldn't afford one anyway, but I didn't want a Lamborghini. Den können wir uns ja eh nicht leisten. But it was a time. Aber es war eine Zeit, when you go through some of the greatest doubts with God. Eine Zeit, wo wir eine der größten Zweifel mit Gott mitgemacht will haben. Will you come through? Wirst du dafür uns durchkommen? Will you answer this? Wirst du da Antworten Are geben? Are you listening? Hörst du überhaupt zu? Do you care? Kümmert's dich überhaupt? Did you ever ask that question? Habt ihr schon jemals diese Fragen gestellt? But you know, it gets so bad, aber dann wird es so widrig und schlecht, that you can't even trust your own doubts. Dass du nicht mehr deinen eigenen Zweifeln vertrauen kannst. You have to abandon them. Du musst auch die hinter dir lassen. And we prayed. Und so beten wir. And, I can say, und ich kann sagen, with my wife, mit meiner Frau, how God, dass Gott showed another side of himself. Eine weitere Seite von sich gezeigt hat. Oh, we know about God's greatness. Ja, wir kennen Gottes Größe. But God is also great in time. Aber Gott ist auch ganz großartig hier in unserer Zeit. Getting a great God to come down and like be personal, you know. Ein riesiger Gott, der plötzlich ganz persönlich ist. This is amazing what God does in our lives. Und das ist so erstaunlich, was Gott dann in seinem Leben wirkt. And he says it's necessary. Und er sagt, das ist notwendig. That these things happen. Es ist notwendig, dass diese Dinge geschehen. Or else you'd really never get to know how personal God is with you. Oder ihr werdet nie wirklich erkennen, wie persönlich Gott mit euch umgehen kann. And I say this, you know, truth never changes. Die Wahrheit ändert sich nicht. God is changing us to understand the truth. Es ist vielmehr so, dass Gott uns verwandelt, auf dass wir die Wahrheit verstehen. And in fact, you know, it says in Romans 11:33 that God is higher than our thoughts and God is greater than our ways. Und in Römer 11:33 heißt es, dass Gott höher als unsere Gedanken ist und auch höher ist als unsere Wege. And even our concepts of that are too small. Und selbst unsere Verstehenskonzepte sind da zu gering. It's like, Peng. God sends a little arrow, and there's another aspect of who God is. Kleiner Pfeil, nur und es macht Peng. Plötzlich sehen wir einen ganz anderen Aspekt von dem, was Gott ist. It's not always fun. Und das macht uns nicht immer You're Spaß. Not always saying, Hallelujah, praise the Lord. You know, hey, you know, I'm not always rejoicing when I learn something new about God. Na super, Krach, Peng und na, super, toll. Klasse, was ich jetzt gelernt habe. But I'll say this, that often it's not God hindering us, it's ourselves. Aber oftmals ist es nicht Gott, der uns behindert, sondern es sind wir selbst. Paul was talking to the church in Corinth. Paulus sprach an die Gemeinde in Korinth. In 2. Corinthians 6:11 and 12. Im 2. Korinther 6, 11 und 12. He said, you know, our hearts are wide open to you. Und er sagt, unsere Herzen sind weit geöffnet für and our euch. Mouths are wide to speak to you. Unsere Munde haben sich geöffnet, um zu euch zu sprechen. But your own emotions aber eure eigenen Emotionen have closed yourself up. Die haben sich uns gegenüber verschlossen. Often our emotions oftmals ist es so, dass unsere Emotionen hinder us in our relationship to God. Uns daran hindern, diese Beziehung zu Gott so zu erleben. You know, when we're angry, disappointed, wir sind vielleicht bitter, ärgerlich, frustrated, enttäuscht, bitter, and we're like, frustriert. You know, don't talk to me. Und sagen nur, sprich nicht mit mir. I'm not listening. Ich höre gar nicht mehr zu. And God's talking. Aber Gott spricht. God says, I'm talking inside. It doesn't matter if you cover your ears. Und wir bohren unsere Ohren zu. Aber Gott sagt, hey, ich bin innen drin. Und das spielt gar keine Rolle, ob du die Ohren zuhältst. And God begins to talk. Und Gott fängt an zu sprechen. Maybe I'm hiding in a room. Oder vielleicht verberge ich mich in einem Zimmer. Maybe I go fishing. Oder ich gehe weg fischen. And God says, aber Gott sagt, do you believe I'm faithful? Gott sagt, glaubst du, dass ich treu bin? Oh yes, God. Oh ja, Gott. I believe in the last day. Ich glaube am letzten Tag. When you cook the earth. Als wenn du dann anfängst die Erde zu kochen. That you're faithful. Dass du treu sein wirst. Oh ja. Oh ja, am Ende. I know, back, all the way down there, you are faithful. Da, dann am Ende, da wirst du treu sein. Martha, Mary. Martha und Maria. Do you believe I'm the resurrection and the life? Glaubt ihr, dass ich die Auferstehung, das Leben bin? For Lazarus. Für Lazarus? Oh yeah, oh yeah. Oh ja, ja, ja. Oh yeah, we know. Ja, ja. On the last day. Ja, am Ende der Zeiten. You're gonna raise him up. Ja, ja, dann wirst du sie auferstehen lassen. And there he is. Plop, und da ist er. That's good, but I'm not asking you then. Das ist gut, aber ich spreche nicht über diese Zeit. I'm talking to you now. Ich spreche von jetzt und heute. That's a different story. Oh, das ist eine andere Geschichte. And this is our challenge. Und da liegt die Herausforderung. I'm in school. Ich bin in der Schule. I'm in work. Ich bin bei der Arbeit. I have a desire. Ich habe Wünsche. I have a situation. Ich habe da eine Situation. There's a relationship. Da gibt es eine Beziehung. I have a responsibility. Ich habe Verantwortung. And God's saying, und Gott sagt, do you think I could be personal now in those things? Denkst du nicht, dass ich nicht auch jetzt in diesen Situationen persönlich sein könnte? I could give you wisdom now. Ich dir gerade jetzt Weisheit geben kann? I'm hurt. Aber ich bin doch verletzt. Do you think I could comfort you now? Könnte es nicht sein, dass ich dich gerade jetzt Why is trösten it necessary könnte? Sometimes? Warum ist gerade das manchmal so nötig? Because then I get to know the eternal God now. dann erkenne ich den ewigen Gott hier und jetzt. I remember in high school I was not very intelligent. Ich kann mich daran erinnern im Gymnasium und ich war da nicht sehr intelligent. You know, so whenever I would take a test, also immer wenn ich eine Prüfung machte, I would say, Holy Spirit, Heiliger Geist, you're everywhere present. Du bist allgegenwärtig. You're with my teacher right now as he writes the test. What is he putting on that test? Du bist bei meinem Lehrer, während er jetzt diese Arbeit anfertigt, und was tut er da in diese Prüfung hinein? God says, I'm not going to tell you. Und Gott sagt, sag ich dir nicht. But I will give you the ability to study and remember. Aber ich werde dir die Fähigkeit geben, zu studieren und dich daran zu erinnern. Thank you. Danke schön. Appreciate that. Das Even God won't cheat for you. Gott wird nicht für dich schummeln. God, I have a problem in my marriage. Ich habe da ein Problem in meiner Ehe. What can I do? Gott, was kann ich tun? God, you want to soup this great God to come in and go, bing, love you. God comes with little, angel wings. You see him coming down from the sky in God's helicopter. God's coming down. Oh, and the angels. Oh, bing. Hey, it's cured. Yay. Guys. No. Nein. Boy, your translation was short. No, God doesn't do that. What does he do? Gott macht das nicht. Was tut er? He begins to stretch our capacity. Er streckt unsere Kapazität. To work through painful things. Moment by moment, so that God is real and personal. Und er wirkt durch diese schmerzhaften Dinge Moment für Moment, auf dass Gott auch ganz real und persönlich für uns ist. Changing me. Und mich verwandelt. Towards the truth. Und verwandelt in eine richtige Ausrichtung auf die Wahrheit. And it's not fun all the time. Und das macht nicht immer Spaß. It's not fun. Das macht nicht immer Spaß. But aber you don't want to miss it. Aber bitte verpasst das because nicht. It's real. Denn das ist echt. Very real. When God begins to do things and you see it real. Wenn Gott Dinge beginnt zu tun und du siehst, dass sie wirklich sind. God, I pray for a field full of corn. Gott, ich bitte da um ein Kornfeld. You think he's going to get the angels that are out there with a little corn? They go. Glaubst du, die Engel dann da das Korn ausspucken werden und einpflanzen damit? God says, here, let me teach you how to do it. Gott sagt, pass mal auf, ich kann dir zeigen, wie das geht. You learn from me. Du lernst von mir. You learn from me. Du lernst einfach von mir. You learn about me. Und du lernst auch über mich. Which is, wow, that's wonderful. Und das ist riesig, das ist wunderbar. And then you learn from me. Und dann lernst du auch persönlich von mir. You know, God is faithful. Gott ist treu. God is always changing my understanding of him. Und Gott verwandelt und verändert immer mein Verständnis über ihn. It gets deeper. Und es wird immer tiefer. You know, God is already infinite. Gott ist bereits unendlich. But he wants me to get to know more of that now. Aber Gott möchte, dass ich mehr davon verstehe, von seiner Unendlichkeit hier im Jetzt. To learn and grow. Auf dass ich lerne und dass ich daran wachse. And then he says in verse 7. Und dann sagt er in Vers 7. So that the proof of your faith being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit er zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus den ganzen Welt offenbart werden wird. I didn't think so, but anyway. Did you read a commentary or where you live or what happened there, you know? Okay. Did you read another verse that though you have not seen him, you love him? Did you read that verse? Obwohl du ihn nicht gesehen hast, liebst du ihn, hast du den Vers gelesen? Did you read that? Nein, habe ich nicht gelesen. Okay, you didn't, but okay. And though you have not seen him, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. You love him. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. This is interesting. Und das ist interessant. Why do I relate that to us? Und warum tue ich das jetzt hier vorbringen? Because really God has done so many things this year in our life. Denn Gott hat ja so viele Dinge in unserem Leben gemacht dieses Jahr. You know, and we haven't seen him in that sense, but in we have seen him. Einer Weise haben wir ihn nicht gesehen, also da oben, aber wir haben ihn hier gesehen, ganz persönlich. And we love him. Und wir lieben ihn. How does that happen? Wie geschieht das? God is faithful to do it. Gott ist treu, das I zu bewirken. I cannot figure him out. I don't know where he's coming from, but we're learning so many new things about God. Ich kann das nicht durchschauen, ich kann das nicht herausfinden, woher er da jetzt gerade kommt, aber ich lerne über Gott. Peter says, Petrus sagt, you know, through the inspiration of God, you can look to the future and rejoice. Durch die Inspiration Gottes sagt er, du kannst auf die Zukunft schauen und du kannst dich daran erfreuen. And you can say, wow, that's great. Und kannst sagen, Wahnsinn, super. And then in the book of Hebrews, in Hebrews 12, dann aber im Hebräer 12, 1 through 3, in den Versen 1 bis 3, it says, you can look to the past. Dann sagt er, man kann auf die Vergangenheit schauen. To the faithful cloud of testimonies. Auf die Wolke treuer Zeugen. Look at all these people. Schau dir all diese Leute an. That's what the Bible's saying. Und das ist das, was die Bibel sagt. Look at all these saints. Schau dir all die Heiligen look an. Look at it, it's like look at these testimonies. Schau dir ihre Zeugnisse an. And if you could picture in your mind und wenn du das im Kopf all these different kannst, characters, all diese verschiedenen Charaktere, Moses, Aaron, Moses, Abraham, Abraham, Joseph, Joseph, you know, Solomon, Salomo, you know, Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, Jesaja, you know, all of these people. All diese Leute. Some maybe have a little smoke coming off their bodies still, you von know. Einigen, da raucht's immer noch von ihrem and they are testimonies. Leibern. Und sie sind Zeugnisse. That God brought them through. Dass Gott sie durchgebracht hat. And God was really like this. Und Gott war ihnen ganz nah. With them. Er war ihnen ganz nah. He says, we look at them. Und er sagt, wir betrachten but sie. But it says, looking away from that. Aber er sagt, wenn wir da jetzt wegschauen. And looking at. Und dann hinschauen. The one who brought them through the race. Auf den, der sie da durchs Rennen gebracht hat. Jesus Christ. Es ist Jesus Christus. He is faith. He has been faithful in the past. Er war treu in der Vergangenheit. He is faithful in the future. Er wird treu sein in der Zukunft. But you get to know how faithful he is right now. Aber du wirst auch erfahren, wie treu er ist hier und jetzt. Okay, we don't have children. We only have two parakeets. Also wir haben keine Kinder. Wir haben nur zwei parakeets. Parakeets, birds. Oh. Two parakeets. Also zwei Vögel. Flügel, yeah. We have two chickens. Just say chickens. If you don't know what a parakeet is, we have two chickens in the house. Zwei Vögel. Zwei. We have two eagles. We have two vultures. We have two, alright, we have two cows. We have two cows in our house. It's kind of hard to get them to sing, but the two cows are on their perch, you know. Very difficult animals to train. Sehr schwer zu erziehen. Oh boy, God bless whoever edits this message. So, but if you have children, also wenn du Kinder hast, you like to watch them grow. Dann liebst du einfach zuzuschauen, wie sie wachsen. You go through a lot of hardship, of course. Und dabei gehst du auch durch viele Schwierigkeiten. How do I know that? Woher weiß ich das? Because I did that to my parents, and I expect everybody else to follow that example. Denn ich habe das meinen Eltern angetan, und ich erwarte eigentlich, dass auch alle meinem Beispiel folgen werden. But there was a relationship. Aber es gab diese Beziehung. And this is really God has called us to that now. Und Gott hat uns zu dieser Beziehung jetzt berufen. It's not abstract. Es ist nicht abstrakt. You know, I bet you this year. Und ich wette mit euch, dieses Jahr, many people's prayer lives have increased tremendously. Dass dieses Jahr die Gebetsleben von vielen Einzelnen von uns sich total verwandelt haben. Some of the hurts and disappointments. Wenn man da die Schmerzen und Enttäuschungen bedenkt. Some of the great things. Aber vielleicht auch große Dinge, die passieren. But God. aber Gott. Wants it to be like, okay, wow. Gott möchte einfach hier, schau, ich bin da, and ganz nah. He's getting so personal. Er wird so persönlich. Now. Jetzt. I mean, like everything is wide open. Alles ist weit offen. Like really personal. Und doch ganz, ganz persönlich. And you're getting to know really how great His love is, how great His mercy is, how great His love is, how great His strength is, like now. Und du stellst fest, wie groß seine Liebe ist, wie groß seine Barmherzigkeit ist, wie groß seine Liebe, seine Stärke ist, und zwar jetzt. And we're all learning something about God. Und wir alle lernen etwas. Different maybe, über Gott. But about God. Vielleicht verschiedene Dinge. So Father, thank you for this night. Danke für diesen Abend. Lord, we just thank you for this opportunity, Vater, wir danken dir für to be reminded, dass wir erinnert werden, that things that we go through in this life are Dinge, die wir durchmachen in diesem Leben, necessary, notwendig sind, not to get us to sin, nicht dass wir jetzt sündigen, not to get us to go into the world, nicht dass wir einfach einen Abgang in die Welt machen, but so that we can learn another aspect of who you are right now in our lives. Sondern dass wir vielmehr einen weiteren Aspekt davon lernen, wer du bist, und zwar hier und jetzt. Maybe you don't even know God at all tonight. Vielleicht bist du hier und kennst Gott noch gar nicht. And you want to get to know this lively, living hope. Und du möchtest diese lebendige Hoffnung kennenlernen. You can. Du kannst sie kennenlernen. Pray this prayer in your heart. Bete das in deinem Herzen. Jesus. Jesus. I thank you that you died for my sins on the cross. Ich danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. You took my debt. Du hast meine Schuld dir aufgeladen. And paid it to God. Und hast sie Gott gegenüber bezahlt. And I ask you. Und ich bitte dich. Come into my heart. Komm in mein Herz. And give me your eternal life. Und schenke mir ewiges Leben. I want to know I'm going to heaven when I die. Ich möchte einfach wissen, dass ich in den Himmel fahren werde, wenn ich sterbe. But I want to know that peace that passes understanding. Aber ich möchte auch diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, haben. While I'm alive on this earth. Während ich hier auf Erden lebendig bin. And we thank you, Lord God. Und Herr Gott, wir danken dir. That whoever prays that. Und dass wer auch immer dies betet. You hear them. Dass du ihn oder sie hörst. And you will get to know them. Und du wirst dich ihnen bemerkbar machen. Sie werden dich kennenlernen. Even though you know all about them, auch obwohl du alles weißt über sie, they will get to know you too. Sie werden sie dich doch auch selbst it will be kennenlernen. A relationship. Und da wird eine Beziehung sein. So, Father, we thank you for this night. Vater, wir danken dir für diesen bless Abend the rest of this night. Und segne auch den Rest in dieser Jesus Nacht. Name. In Jesu Namen. Amen. Amen.